Abschnitt 5 Aus nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Abschnitt 5. Humor ist mit Rechten nass. Incipit fidelitas. J.V. Scheffel. Der Peter von Säckingen. Ktober war's und gutes Weinjahr, denn ein furchtbarer Kometenschwanz zeitigt Trauben, zeitigt Liebe. Selbst ein wenig Must benebelt, schwankt einher der helle Luftlump, und er denkt im hohlen Innern, s ist ein hundemäßig Dasein, für die Menschen Wein zu kochen, für die Menschen Vers zu schreiben, Menschen, die sich keck noch über unser einen lustig machen. Lieb wär's mir und unserm Vollwert angemessener, wenn wir uns an Wein und Vers allein berauschen könnten, heimlich, ohne Zeugen, unbelauscht vom Nachtfernrohrglas, welches unserm Schwanze nachforscht, unserer Gangart Wanken anmerkt, nachspürt, ob uns nicht der Kern fehlt. Und Komet zieht fluchend weiter, zieht gleichgültig über Deutschlands abgeschaffte Urmeinlinie, zieht dann überall das Raubschloss, wo noch heut ein alter Freiherr mit der Tochter Paula Liebreis bürgerlicher Trinker Herz plackt. Schimpfen hört Komet den Freiherrn. Bin, weiß Gott, kein Feind des Rheinweins. Junger Bursch dünkt mich nicht schlechter, wenn er allzu tief ins Glas schaut. Aber auch die schönste Sauflust, die als Mann ich anerkenne, doch als Vater muß verleugnen, gibt kein Recht auf Freiherrntöchter. Dass du trinkst, das freut mich, Peter. Doch dafür, dass du der Tochter junges Herz mir willst entwenden, dafür soll der Teufel lotweiß. Eilig flog's die Treppen runter, eilig flog Komet rein aufwärts, dacht in seinem tiefen Lichtkern, hier wird einer rausgefeuert. Abschied nehmen, Abschiedstränen, wer hat euch zuerst erfunden, als zu Askalon im Walfisch Ruhrbier Lenscher grober Hausknecht braven Burschen vor die Tür warf, als am Marmortisch ne Flasch da Baktraschnapses halb geleert kaum, damals floss die erste echte warmgefühlte Abschiedsträne. Paula stumm auf ihr Klosett ging, rang das fein batistene Schnäuztuch, und sie dachte, armer Peter, küssen kannst du, trinken kannst du, warum bist du nicht von Adel? Vor dem Schlosstor schlich der alte Zyniker, der Ebenchorhund. Herr Philosophieprofessor, außer Diensten war sein Titel, Hidi Wauwau war sein Name, Ernst T. Amadeus Hoffmann war, durch Kater Moor, sein Vater, und auch immer man es rühmte, er sich als des Blutverwandten. Hidi Wauwau sah voll Wehmut, wie der arme Peter fortzog, und er dachte bei sich knurrend, warum trinken denn die Menschen, übern Durst höchst unmanierlich? S ist nicht Stolz, sie tun's auch heimlich, s ist nicht Hass, sie tun's ganz heiter, s kann auch nicht allein zum Löschen eines innern Brands geschehen, denn ich saß auch alte üben, kalte Herren, welche erst ne innere Hitz erzeugen wollten. Warum also, frag umsonst ich, warum betrinken sich die Menschen, warum wohl allermeist im Spätherbst? Über diese Punkte will ich abends in der Hundehütte noch ein Stündlein spintisieren. Also, dachte Hidi Wauwau, schrieb ein Lied hinein ins Tagbuch, folgt im Geist dem armen Peter, der ein dürfger Fahrenschüler fürbas zog auf allen Wegen und auf ihnen auch nach Rom kam. Wie der Peter in der Fremde von dem dunklen Trödler kommt, der ihm Abnahms letzter Hemde solches Lied er vor sich summt. Lied Jung Peters. Das war der Herr von Radolfszell, der sprach, dass Gott mir helf, trank vor dem Schlafen gehn noch schnell der Seewein Schoppen 12. Seewein, krimmender Pläwein, weiß nit, wie mir Geschicht, er schmeckt mir nicht, er fleckt mir nicht, der Seewein teugt mir nicht. Einst trank ich Rauenthaler Stoff und Eckehart gelang, und als ich Wein und Capri soff, Jung Werners Lied erklang. Seewein, blähender Schleewein, Ruhm, gut mir nicht gebricht, doch schmeckt's mir nicht und fleckt's mir nicht. Ruhm, gut, das teugt mir nicht. Du edler Herr auf Radolfszell, kehr um nach Heidelberg, Student wird wieder Sanggesell, Seewein ist Teufelswerk. Flöwein, windiger Wehwein, er macht den Kopf nicht licht, er schmeckt dir nicht, er fleckt dir nicht, dein Seewein täugt uns nicht. Zwar in Rom der Tiber wälzte, brummend die antiken Wogen, höchst barbarisch rumgebuddelt, wird mein Bett, was gar nicht schicklich, bei der Brücke sollten graben, würden Hüt viel tausend finden, wie sie frohen deutschen Burschen von den Köpfen flogen, wenn sie nachts die Tiberbrück passierten, finden manchen alten Adam, welchen wackre deutsche Männer, Luther, Winkelmann und Goethe, hier in Roma ausgezogen. Deutsches Fräulein kam zur Wallfahrt, Paula hieß sie, suchte Heilung sich durch Römer Wundertropfen. Innozentius der Elfte war kein trüber Spaßverderber, schickt das schöne deutsche Fräulein in des Vatikanes Keller, wo gar mancher gute Tropfen schwerer Sorgen Lindrung darbeut. Paula tritt in düstern Keller, sieht bei einem dünnen Talglicht, sieht den braven Kellermeister. Wetter, steht er da, der Peter? Und das schöne deutsche Fräulein liegt im Arm des Kellermeisters. Weidlich lacht der gute Papst, da er den Hergang hat vernommen. Weise spricht er, Petern acht ich, ist kein dummer Schatzbewahrer, wie mein Bibliothekarius, der Bücherei Juwelen hütet, ohne sie zu stehlen, ja, gar ohne sie zu borgen. Nein, der kennt den Keller, den er treu und fleißig durchstudiert hat, einem so gelehrten Trinker, wer verwehrt ne Freiherrntochter, weil der Peter nicht von Adel? Wer am meisten trinken kann, ist, nach geweihter Sitte, König. Kann ich auch, Anathema Sitt, leider nicht mehr König schaffen, kann ich doch zum Ritter schlagen. Peter sei hinführo Ritter, aber Kellermeister bleibt er, kann für so ein feines Hofamt nicht des deutschen Namens missen. Ritter sei er, und zwar taxfrei. Wie viel Fässer edlen Rheinweins bei der stillen Hochzeitsfeier lustig wurden verschlampampet, hat die dürf'ge Chronik leider uns genau nicht aufgezeichnet. Eins nur weiß die Weltgeschichte, tags darauf, den Ländemain nennt die verfeinerte Gesellschaft, stieg der Haarung hoch im Preis. Ende von Abschnitt 5.